Lektion 3, Übung D, A. Nummer 1. 70. 70. Nummer 2. 50. 50. Nummer 3. 19. 19. Nummer 4. 40. 40. Nummer 5. 13. 13. Nummer 6. 16. 16. Nummer 7. 80. 80. Nummer 8. 12. 12.